Kapital bra. Ha çekal. Kıvam bra. Kuku bra. Kuku bra. Kuku bra. Kata pop kuku bra. Kata blok kuku bra. Mata rof kuku bra. Auf dein Kopf kuku bra. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Kata pop kuku bra. Kata blok kuku bra. Mata rof kuku bra. Auf dein Kopf kuku bra. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Lade mir Pussy. Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin. Ich bin in der Viertelhaube, Rapper zu krippeln. Kapital, ich will nur lila ne Bündel. Burberry Gürtel, mach deine Bitch auf. Bitch raus, sonst wirklich deine Bitch auf. Barge, Ganja, Gucci, Prada, Hennessy. Headshot, Kennedy, fick deine Family. Ich hab A-Tex, M-A-Sex mit Emily. Heide, komm heide, Gulli durch Scheibe. Schnapp wie die Scheine, große und kleine. Wir machen euch pleite, wenn du verstehst, was ich meine. Hol deine Gang, guck, ich fix sie alleine. Fick deine Street-Tracks, Bunker Repacks in meiner E-Spec. Bau ein und relax, also mein Lieber. Was willst du lieber? Keine in lila? Ich stütze einen an und veränder das Klima. Bra! Rapper wollen Krieg, aber nicht mit mir. Hier, lila Papier. Guck wie ich komme und alles was ich kapital. Ich bin King, also fick mal die Kritiker. Gucci, North Face, Hilfiger. Kein Optiker, ich bin Optiker. Willst du Beef, ja dann komm Dicker. Komm, komm, komm. Krasser Stopp, Kuckuck, bra. Krasser Block, Kuckuck, bra. Makarov, Kuckuck, bra. Auf dein Kopf, Kuckuck, bra. Lass mir Pussy, lass ihn mir Pussy. Lass ihn mir Pussy, lass ihn mir Pussy. Lass ihn mir Pussy, lass ihn mir Pussy. Vladimir Putin, Vladimir Putin. Krasser Stoff, Kuku bra. Krasser Block, Kuku bra. Makarov, Kuku bra. Auf dein Kopf, Kuku bra. Vladimir Putin, Vladimir Putin. Vladimir Putin, Vladimir Putin. Vladimir Putin, Vladimir Putin. Vladimir Putin, Vladimir Putin. Ist nicht mein Koffer, ich sexy die Blocks. Wörter wollen Krieg, aber werden geboxt. Kommen mit Kutex aus der Papitrox. Du machst auf Vater, aber löscht bei den Kopf. Ratten, komm mit riesige Tanzen. Aus deiner Bande mit Hintergedanken. Ihr Pussy, guck ich ganz eure Muschi. Du siehst, Ukraine mit Uzi, T-A-P-I-T-A-L. Gib mir mein Geld, aber schnell. Ich will nur Bitches im schönsten Hotel. Bitches, die blasen für Coco Chanel. Was für Coco Chanel? 18 Karat Gold, was in dem Schrank voll. Polizei kann treu, Kickdown, was soll's? Wenn du Beef mit Kapital kommst, du, ich gebe dir Arsch voll. Bra! Heutzutage will das Para jeder. Para jeder, Para jeder.